Ja, es gibt diese Abende noch, wenn der Himmel kreist über Moor. Die starren Schwärme ums Wolkenriff brausen, sie aber nach ob nicht doch. Die Lohe am Bruch hinterm Rohr, wo in Containern die Fremden hausen, nur Widerschein ist von der Feuersbrunst, der Sonne hinter dem rauchigen Dunst. Diese stillen Morgen auch in diesem blau-silbernen Licht, da möchte man sich und die Birken küssen, doch da stehen Paar mit nacktem Bauch und Glatzen, die schämen sich nicht, in diesen friedlichen Weiher zu pissen. Warum auch? Stell dich doch einfach dazu, verpiss die idyllische Ruhe. Da da da da da da da da da da da da da da da da. Und mittags im Heidekraut, Libellen zittern vorbei, beim Küssen und Kosen und Lausen und Lecken erinnert der Starfighter laut, dass weit hinten in der Türkei Freunde, Genossen gefoltert verrecken, die Feuerpause kein Frieden ist und du das Waffenversteck nicht vergisst. Ich kenn nur diese eine Zeit, wo Verbrechen und Bäume blühen. Noch immer sing ich dazu meine Lieder, die finsteren Zeiten, das Leid. Sollten sie wirklich einmal vergehen, die kommen tot sicher irgendwann wieder. In Nächten, in denen im Baumgespinst der Nachtvogel schreit und der Speckmond grinst. Da-da-da, da-da-da, da-da-da, da-da-da.